Halleluja. Oh, danke für diesen Mantel deiner Liebe, Herr, der uns alle einhüllt, Herr. Einhüllt, Herr, in diesen göttlichen Schutzraum, Herr. Einhüllt, Herr, in diesen Raum der Sicherheit, Herr. Einhüllt, Herr, in diesen Raum, wo kein feuriger Pfeil des Bösen mehr durchkommt, Herr. Weil wir unser eigenes Leben längst losgelassen haben und uns einfach klar geworden ist, Herr, außer der Liebe zu dir und von dir geliebt zu werden, Herr, ist nichts mehr wirklich von Bedeutung, Herr. Danke, dass in dieser Liebe, Herr, in dieser Selbstlosigkeit, Herr, vollkommener Schutz ist, Herr, vollkommene Sicherheit, vollkommene Klarheit, Herr, vollkommene Bewahrung, Herr. Danke, dass es keinem Geist der Finsternis überhaupt nur möglich ist, Herr, diesen Schutz der Liebe zu durchbrechen, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass diese ganze Schule, diese ganze Glory Life Schule eingehüllt ist, Herr. In diesen Raum deiner Liebe, Herr. In diesen Schutzraum, Herr, deiner Herrlichkeit, Herr. Vater, im Namen Jesus segne ich jeden einzelnen Glory Life Schüler, wo auch immer er jetzt ist, Herr. Herr, dass diese Liebe ihn in der Tiefe durchdringt und in der Tiefe erfüllt, Herr. Übersprudelnd erfüllt, Herr. Halleluja. Oh, Samanda Sikaramanda. Shakaramanda Rabba. Alles andere, alle Gedanken, alle Sorgen, alle Ängste kommen vollkommen zur Ruhe, Herr, in deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus. Jede Unsicherheit, jede Unklarheit fällt ab in deiner Liebe, Herr. In diesem himmlischen Raum, in diesem himmlischen Raum deiner Liebe. Halleluja. Oh, oh, oh. Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dich für uns hast ans Kreuz schlagen lassen, Herr. Danke, Herr, dass du für uns den Tod auf dich genommen hast, Herr. Und danke, dass du auferstanden bist, Herr. Auferstanden aus dem Tod, den dir das Kreuz zugefügt hat, Herr. Sodass wir wissen können, dass selbst wenn in diesem Leben, Herr, wenn uns andere Menschen oder Umstände oder Dinge wie ans, scheinbar ans Kreuz schlagen, Herr. Dass wir doch wissen, Herr, Herr, deine Auferstehungskraft ist stärker, Herr. Deine Auferstehungskraft setzt sich durch, Herr. Deine Auferstehungskraft hat immer den Sieg, Herr. Wir wissen, wir sind immer auf der Siegerseite, Herr. Weil wir mit dir durch das Kreuz hindurchgehen, weil wir niemals alleine sind, Herr. Sondern alles, Herr, was Kreuz bedeutet in diesem Leben, ist zur Deckung gekommen mit deinem Kreuz, Herr. Und damit mit deiner Auferstehung, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, für diese Realität. Oh, wir beten dich an, der Auferstandene. Oh, über Tod und über Teufel hast du gesiegt. Das Kreuz hast du hinter dir gelassen und bist siegreich hervorgegangen, auferstanden. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dein Blut, Jesus. Wir preisen deine Wunden, Herr, die du dir für uns hast schlagen lassen, Herr. Halleluja. Oh, wir beten dich an, Herr. Du bist die Liebe unseres Lebens, Herr. In alle Ewigkeit, Jesus, sind wir mit dir vereint, Herr. In alle Ewigkeit werden wir dich loben und preisen für dein Kreuz, Herr. In alle Ewigkeit werden wir dich loben und preisen, dass du für uns auferstanden bist und dass du den Weg vorangegangen bist, Herr. Und wir brauchen dir nur folgen auf diesem Weg. Und wir wissen, Herr, für uns gibt es keinen Grund mehr, sich auch nur irgendeine Sorge zu machen, Herr. Unsere Zukunft ist gesichert in dir, Herr. Halleluja. Dir gehört die Zukunft und damit uns in dir. Halleluja. Ayayaya. Danke, Jesus. Schicki. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand neben dir, dem in dir gehört die Zukunft. Dem in dir gehört die Zukunft. Halleluja. Und damit gehört dir die Zukunft. Amen. Weil wenn dem in dir die Zukunft gehört, dann gehört damit dir die Zukunft. Halleluja. Halleluja. Und dann darfst du einen Platz suchen. Halleluja. Halleluja. Die Herren dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Eieieiei. Preis den Herrn. Halleluja. Ich möchte heute Abend in der ersten Stunde weitermachen mit dem Thema die Führung Gottes in unserem Leben. Die Führung Gottes im Leben eines Sohnes Gottes, eines Sohnes der Herrlichkeit. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Unabhängig, ob du Mann oder Frau bist, du bist ein Sohn der Herrlichkeit. Und wir haben uns das letzte Mal schon angeschaut, dass dieser Sohn eine feste Grundlage dafür hat, um im Leben geführt zu werden. Und diese Grundlage ist das Wort Gottes als allererstes. Es gibt keine Führung Gottes vorbei am Wort Gottes. Es gibt keine Führung Gottes gegen das Wort Gottes. Es gibt nur eine Führung Gottes auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und auf dieser Grundlage führt dich der Heilige Geist. Das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Der Heilige Geist, von dem es heißt, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, also vom Vater und von Jesus, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Halleluja. Das heißt, du wirst geführt auf der Basis des Wortes Gottes vom Heiligen Geist. Dann haben wir uns das letzte Mal angeschaut, wie führt dich der Heilige Geist konkret? Was ist der Kanal? Woher weißt du, was der Heilige Geist will, was der Heilige Geist sagt auf der Grundlage des Wortes? Natürlich, du kannst es immer mit dem Wort Gottes vergleichen, jeden Impuls. Aber wo ist die Instanz, durch die der Heilige Geist dich führt? Wo hinein spricht er? Wo hinein legt er sein Wort? Wir haben das letzte Mal schon gesehen, wir müssen unterscheiden zwischen dem Volk Gottes im Alten Bund und wir müssen unterscheiden zu den Söhnen Gottes im Neuen Bund. Es ist ein Unterschied, die Führung Gottes im Alten Bund war eine andere Führung wie die primäre Führung Gottes im Neuen Bund, weil die Menschen im Alten Bund waren geistlich tote Menschen. Es gab einzelne Propheten, es gab einzelne besondere Könige und Richter und so weiter, die besonders Führer, die besonders von Gott gesalbt waren und die den Geist Gottes auf sich hatten in dem Moment für ihren Auftrag. Aber die Kinder Israels hatten nicht den Heiligen Geist in sich. Amen. Und somit mussten sie im Alten Bund primär geführt werden oder ausschließlich geführt werden von außen. Das heißt, sie wurden geführt durch Propheten, die ihnen verkündigt haben, was Gott sagte. Sie waren vollkommen davon abhängig. Sie waren vollkommen darauf angewiesen, dass der Prophet sich nicht verhört hatte, weil sie keine Instanz hatten, durch die sie es prüfen konnten. Amen. Deswegen habe ich es letztes Mal schon gesagt, waren die Strafen für Fehlprophezeiungen ziemlich drastisch im Alten Bund. Also Propheten war ein Mittel der Führung Gottes im Alten Bund. Besonders Berufene, besonders Gesalbte, Männer und Frauen Gottes, durch die er zum Volk sprach, das war eine wesentliche Führung für das Volk Israel, wenn es keinen Propheten gab. Aber manchmal heißt es an einer Stelle, mindestens an einer Stelle heißt es, zu dieser Zeit war das Wort des Herrn, das war Samuel, bevor Samuel auftrat, heißt es, das Wort des Herrn war wenig in dieser Zeit. Das heißt, es gab keinen Propheten, es gab niemanden, der ihnen das Wort Gottes verkündigt hätte. Und was war die Folge? Die Folge war, dass das Volk verwildert ist. Amen. siehst du die Söhne von Eli, ja, das war zu dieser Zeit, Eli war noch ganz gut drauf, aber die Söhne, die waren dann schon nicht mehr so gut drauf und so weiter. Das heißt, das Volk ist verwildert in dieser Zeit, weil sie keine Propheten hatten, weil sie keine Instanz hatten, durch die sie die Weisung Gottes hören konnten. Zu anderen Zeiten im Alten Bund wurde das Volk Israel geführt durch äußere Manifestationen, durch äußere Zeichen. Ja. Zum Beispiel zur Zeit des Mose wurden sie geführt durch die Wolken- und Feuersäule. Zur Zeit von Gideon zum Beispiel oder bei Gideon, der wurde geführt durch ein Vlies, das er ausgelegt hat, war ein äußeres Zeichen. Manchmal wurden sie geführt durch die hörbare Stimme Gottes oder eines Engels. Mose zum Beispiel im brennenden Dornbusch kam die hörbare Stimme aus dem Dornbusch und redete zu ihm. Es waren äußere Manifestationen Gottes, durch die sie geführt wurden. Ja? Anderes Beispiel wäre zum Beispiel ein Engel Gottes, der ihnen begegnet ist. Oft kannst du sehen, der Engel des Herrn sagte zu ihnen und sagte, sie sollen das machen. Ja, Abraham zum Beispiel, als er Isaak opfern wollte, da kam der Engel des Herrn und sagte, tu es nicht. Ja. Von außen kam etwas auf Abraham zu und dadurch wusste er, was er tun sollte und was er nicht tun sollte. Das war die Manifestation eines Engels. Elia wurde geführt durch Engel oft und so weiter. An verschiedene Personen. Kannst du sehen, diese äußeren Manifestationen waren die Regel, wenn es um die Führung Gottes ging. Und wenn es keine äußeren Manifestationen gab und keinen Propheten gab, gab es keine Führung Gottes. So einfach war das im Alten Bund. Amen. Und wir haben das letzte Mal schon angeschaut, im Neuen Bund haben wir es viel besser als im Alten Bund. Halleluja. Paulus hat gesagt, der neue Bund ist ein viel besserer Bund als der alte Bund. Seitdem Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat, ist das Wort des Herrn nicht mehr wenig im Volk Gottes. Amen. Warum? Weil das Wort Fleisch wurde. Das Wort Gottes wurde Fleisch zuerst in Jesus und dann wurde es Fleisch in all den Söhnen und Töchtern Gottes, die Jesus in sich haben. Amen. Mit anderen Worten, es gibt keinen Mangel für die Söhne Gottes im neuen Bund an Führung Gottes. Es gibt keine Zeit mehr, seit 2000 Jahren gibt es keine Zeiten mehr, wo Gott nicht redet. Amen. Es gibt keine Generationen mehr, wo Gott nicht redet. Die Frage ist immer, welche Generation hört es und wie viel hören es und so weiter. Aber Gott redet. Das heißt, er hat ein für alle Mal zu uns geredet. Hebräer 1 heißt es, Hebräer 1 kannst du nachlesen, heißt es, nachdem er zuvor zu uns auf vielerlei Weise durch allerlei Propheten geredet hat, heißt es, hat er in dieser letzten Zeit ein für alle Mal zu uns geredet im Sohn. Amen. In Jesus Christus. Wenn dieser Sohn das lebendige Wort Gottes ist, wenn dieser Sohn das der Logos Gottes ist und wenn dieser Logos damit, wenn du Jesus aufgenommen hast, in dir lebt, dann lebt das Wort Gottes in dir. Amen. Und deshalb wird der Sohn Gottes des neuen Bundes, der Sohn der Herrlichkeit, wird nicht mehr primär geführt von außen, sondern er wird geführt durch das innere Zeugnis seines von neuem geborenen Geistes. Amen. Das ist die primäre Führung Gottes. Römer 8, 16 habe ich die Bibelstelle euch das letzte Mal gegeben. Der Geist selbst, der Heilige Geist ist hier gemeint, also der Heilige Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So wirst du errettet, dass der Heilige Geist deinem Geist bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Und genauso bezeugt dir der Heilige Geist, was Gott in deinem Leben möchte und in welche Richtung Gott dich führen möchte. Wo bezeugt das? Er bezeugt es durch deinen Geist. Heißt es nun, dass es im neuen Bund keine Führung oder keine, dass im neuen Bund Propheten, äußere Manifestationen, Zeichen, Wolken, Fliese und so weiter, alles keinerlei Bedeutung mehr hat? Oder dass es gar nicht mehr gibt, heißt es das? Nein. Das Gute ist, die Offenbarung Gottes ist fortschreitend. Das beginnt immer mit dem alten Bund und es geht weiter im neuen Bund. Aber das Gute ist, all das Gute, was es im alten Bund gab, gibt es im neuen Bund auch, nur noch viel mehr darüber hinaus. Amen. Gott hat es nicht abgeschafft, verstehst du? Das ist auch zum Beispiel, das ist eine kleine Klammerbemerkung, Thema Wohlstand zum Beispiel. Wenn manche Christen lehren, als Christen möchte Gott nicht, dass wir wohlständig sind, dann das ist genau der gleiche Punkt. Wenn unser Bund, unser neuer Bund ein besserer Bund ist als der alte Bund und Gott die Männer und Frauen Gottes im alten Bund wie Abraham, Isaak, Jakob und so weiter immer überfließend gesegnet hat, warum soll es dann im neuen Bund schlechter sein, verstehst du? Amen. Der neue Bund ist in allem ein besserer Bund als der alte. Das heißt, auch im neuen Bund gibt es Zeichen, auch im neuen Bund gibt es Manifestationen, auch im neuen Bund gibt es Engel, die Menschen erscheinen. Auch im neuen Bund, wenn du wirklich vom inneren Zeugnis geleitet bist, kannst du auch mal ein Vlies auslegen. Das ist nicht verboten. Amen. All das gibt es auch im neuen Bund. Entscheidend wichtig ist nur, dass die primäre Instanz, die letztendlich entscheidet darüber, was die Führung Gottes ist, ist in dir und nicht außerhalb von dir. Amen. Das heißt, wenn ein Prophet ein Wort hat, das in dir innerlich eine Resonanz hat oder bestätigt, was du vielleicht schon gespürt hast oder auch etwas freilegt in dir, was du dir vielleicht vorher gar nicht bewusst war, weil das ist ja auch oft der Dienst, was dir vorher gar nicht so klar war, etwas ans Licht bringt, was eigentlich in dir tief drin, wenn du genau schaust, eigentlich schon da war, aber du hast es vielleicht nicht so ernst genommen. Wenn so etwas kommt, dann ist es ja eine Hilfe dafür, für dich das innere Zeugnis zu erkennen. Aber bei all diesen Dingen musst du immer wissen, die primäre Instanz ist das innere Zeugnis. Du kannst die Verantwortung, das ist die andere Seite der Sache, Da hat es jetzt der Prophet besser im Neuen Bund als im Alten Bund. Du kannst die Verantwortung nicht auf einen Propheten abwälzen, welchen Weg du gehst. Deswegen kannst du ihn auch nicht steinigen, wenn er falsch liegt. Verstehst du? Weil du hast den Heiligen Geist in dir. Sag mal, ich habe den Heiligen Geist in mir. Das heißt, du hast die Fähigkeit, in dir klar zu unterscheiden, was von Gott kommt und was nicht von Gott kommt. Und wenn du nicht in dir ein klares Zeugnis hast, in eine bestimmte Richtung zu gehen, weißt du, dann ist letztendlich ganz egal, wie viele Propheten irgendwas gesagt haben. Es ist egal, wie viel Fliese du ausgelegt hast. Es ist egal, wie viele Wolken oder wie viele Feuersäulen irgendwo erschienen sind oder wie viele Engel. Weißt du, es heißt ja in der Bibel, der Teufel kann sich als Engel des Lichts verstellen. Verstehst du? Wenn da in dir nicht dieses innere Zeugnis ist, dann tu es nicht so lange, bis du das innere Zeugnis hast. Amen. Und ich rede jetzt insbesondere auch von bedeutsamen Entscheidungen. Ja? Weil zu viele haben Entscheidungen getroffen, nur aufgrund, weißt du, es gibt eine falsche Sicht, gerade auch des prophetischen Dienstes, der alttestamentlich ist. Und ich weiß, weil wir früher auch mit bestimmten prophetischen Strömen sehr stark in Verbindung waren. Und da war das teilweise so, da wurde dann gelehrt, 2. Chronik 2020 heißt es, glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Ja, steht da. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Und dann wird gelehrt, ja, okay, wenn der Prophet sagt, hey, der Dollar steigt zum Beispiel, dann investierst du in Dollar. Ist ja klar, weil glaubt seinen Propheten und du wirst Erfolg haben. Ja, das ist nicht so weit, wir haben das selber mal gemacht, aber auch, wir waren mit der Prophetin eine Zeit lang sehr stark verbunden und dann sagte sie, ja, der Dollar geht hoch und so weiter, sie hat investiert und so weiter. Und dann habe ich damals, weißt du, aus dieser falschen Sicht heraus, ich hatte innerlich kein Zeugnis, gar nichts. Ich hatte weder negativ noch positiv. Ich hatte einfach kein Zeugnis, verstehst du? Aber ich habe mich drauf gestellt. Ich habe gesagt, 2. Chronik 2020 heißt es, glaubt seinem Propheten und es wird euch gelingen. Also mache ich das mal. Und dann habe ich Dollar gekauft. Aber es hat nicht funktioniert. Der Dollar ist nicht gestiegen. Irgendwann mal habe ich dann gemerkt, dass ich hier in einem Irrtum aufgesessen war von mir aus. Und dann habe ich gesagt, Herr, was mache ich jetzt? Weil mein inneres Zeugnis war, verkauft die Dollar wieder. Dann habe ich sie verkauft und zwar gerade noch rechtzeitig, sodass ich gerade noch so 0-0 wieder losgeworden bin. Weil dann ging er nämlich runter, der Dollar. Dann habe ich irgendwann die Prophetin gefragt und habe gesagt, eine wirkliche Prophetin, ja, also nicht eine falsche, aber in dem Fall hat sie halt ja, geirrt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe sie dann gefragt, ja, warum ist denn der Dollar nicht hochgegangen? Dann sagt sie, ja, wir hatten nicht genügend Zeit, um zu beten, dass er hochgeht. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Preis den Herrn, im neuen Bund wirst du für sowas nicht gesteinigt, sondern die einzige Verantwortung dafür, wo du dein Geld anlegst, hast du. Amen. Du kannst es nicht auf einen Propheten abwälzen. Wenn der Prophet dir dein inneres Zeugnis bestätigt, wenn der Prophet dir hilft, dein inneres Zeugnis zu erkennen und du hast, klar, jawohl, du machst es, aber nicht deswegen, weil der Prophet es gesagt hat, sondern deswegen, weil du das Zeugnis in dir hast, dann ist gut. Amen. Und dann hast auch natürlich du die Verantwortung, im Glauben zu nehmen. Wenn du den Eindruck hast, du musst beten, dass der Dollar hochgeht, dann musst du beten. Amen. Dann ist nicht der Prophet zuständig. Halleluja. Ja, weil natürlich ist es, wie mit allen prophetischen Worten ja auch, auch wenn du ein prophetisches Wort bekommst oder selber einen Eindruck hast oder eine Vision hast oder eine Sicht hast für irgendetwas, ist es natürlich immer dein Glaube auch, der bewirkt, dass es zustande kommt. Wenn du dich nicht im Glauben drauf stellst, auf die Verheißungen Gottes auf deinem Leben, weißt du, dann haben manche Prophetien haben tatsächlich ein Verfallsdatum. Wenn du es bis zum bestimmten Zeitpunkt nicht ergriffen hast, dann kannst du es getrost hinten anlassen, ist Zeit abgelaufen, ist vorbei, jetzt gibt es was Neues. Amen. Weil es immer in der Zusammenarbeit mit dir ist. Das heißt nicht, dass es bei allen Sachen so ist, versteh mich nicht falsch, aber manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich habe vor 30 Jahren ein prophetisches Wort bekommen und irgendwie, ich warte immer noch drauf, dass es passiert. Da habe ich gesagt, ja, entweder du stellst dich jetzt im Glauben drauf, auf die Verheißung, dass es wirklich passiert, vorher wird es nochmal 30 Jahre nicht passieren, oder wenn du gar nicht den Eindruck hast, gar nicht in dir die Energie, die Power, den Impuls spürst, dich darauf zu stellen, weißt du, dann musst du ja nicht jetzt nochmal 30 Jahre rumlaufen und sagen, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich ungehorsam, weil ein Prophet hat vor 30 Jahren das gesagt. Verstehst du? Du musst nach dem inneren Zeugnis gehen. Amen. Also kannst du auch nach 30 Jahren was loslassen. Verstehst du? Auch nach 10 Jahren oder wie auch immer. Du kannst es immer dann loslassen, wenn es in dir keine Bestätigung findet vom Zeugnis her. Amen. Du kannst es aufs Regal legen sozusagen, wenn du nichts mit anfangen kannst. Vielleicht kannst du irgendwann mal was mit anfangen. Verstehst du? Manche Prophetien sind tatsächlich auch so, du denkst erstmal, weiß ich jetzt auch nicht, was ist los? Und dann irgendwann merkst du plötzlich, oh ja, da war doch mehr dran, als ich dachte. Aber dann ist es Gott, der in dir, heißt es, Philipper 2,13, Gott in dir bewirkt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Amen. Halleluja. Mit anderen Worten, äußere Manifestationen wie Prophetien, Zeichen, was weiß ich, es kann auch Zeichen geben in der Natur oder Zeichen, was weiß ich, plötzlich siehst du immer das Nummernschild mit der gleichen Nummer, ja. Neulich sagte jemand, ja, für mich war ein totales Zeichen, ich kam hier auf den Parkplatz und überall habe ich lauter Nummernschilder mit 777 gesehen, das war eine totale Bestätigung für mich. Ich sage, ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr übernatürlich ist, verstehst du, weil bei Christen haben viele Nummernschilder mit 777. Ja. Aber Gott kann dir Zeichen geben, Gott kann durch Hotelzimmernummern zu dir reden, Gott kann durch Nummernschilder zu dir reden, Gott kann durch alles zu dir reden, Gott kann am Himmel durch was zu dir reden, aber verstehst du, immer in Verbindung, sag mal in Verbindung mit dem inneren Zeugnis, da muss eine Verbindung sein, Amen. Wenn du ein Vlies tatsächlich auslegst, dann muss da eine Verbindung sein. Das heißt, erstmal ist die Frage, ob du das innere Zeugnis hast, dass du ein Vlies auslegen sollst. Verstehst du? Ein Vlies, wenn du es tatsächlich neutestamentlich praktizierst, kann niemals sein, dass du einfach nur irgendein beliebiges Zeichen irgendwie mit Gott verabredest. Verstehst du? Im Sinne von, weißt du, ich habe als Kind habe ich oft so Sachen gemacht, einfach, das hatte mit dem Glauben gar nichts zu tun, sondern hatte ich mir irgendwas waren so Vorstellungen und dachte, ja, wenn ich jetzt einfach diesen Bordsteinkante da gerade entlang laufe und nicht runterfall, dann passiert irgendwas ganz Gutes oder so, zum Beispiel. Und dann, wenn ich es dann geschafft habe, dann habe ich mich total gefreut, weil war ich total aufgebaut, weil das war ja das Zeichen. Aber verstehst du, das ist ja nicht beliebig. Ein Vlies als Sohn Gottes im neuen Bund ist nicht beliebig, sondern du brauchst ein inneres Zeugnis für das Vlies. Es sollte eine Verbindung haben. Sollte es vielleicht auch irgendwas zu tun haben mit dem, worum es geht. Weil jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, soll ich nach Afrika in die Mission gehen und dann machst du als Zeugnis aus, dass morgen früh um 4:30 ein Japaner bei dir an der Tür klingelt und dir Sushi verkaufen will oder so. Das ist natürlich. Verstehst du? Auf diese Geschichten kann sich tatsächlich auch der Teufel einlassen. Der hat auch Japaner, die Sushi verkaufen. Verstehst du? Verstehst du? Das Entscheidende bei allem, was du tust in Bezug auf die Führung Gottes, das Entscheidende ist die Verbindung hier drinnen. Amen. Das Entscheidende ist die Verbindung zu deinem inneren Zeugnis. Amen. 1. Korinther 3,16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Amen. In euch wohnt. Ja. nicht irgendwo außerhalb von euch nur herumschwirrt und dann muss man ihm irgendwie einen kleinen Auftrag geben und sagen, ja, mach ein Zeichen am Himmel, lass mich einen Engel sehen, lass mich dies oder jenes sehen. Weißt du, der Punkt ist, das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, aber das kannst du dir merken, viele Christen verpassen die übernatürliche Führung und das übernatürliche Wirken Gottes in ihrem Leben, weil sie immer auf etwas Spektakuläres warten. Und wenn das Spektakuläre nicht kommt, dann machen sie gar nichts und sind passiv oder sind verwirrt oder wie auch immer und deswegen passiert nichts. Amen. Vor lauter Warten auf irgendwas Spektakuläres läufst du Gefahr, das wahrhaft Übernatürliche zu verpassen. Das ist übrigens auch nur eine kleine Randbemerkung, da geht es jetzt nicht speziell um Führung Gottes, aber es ist in allen Bereichen so, es ist auch bei Heilung so. Es ist genau das Gleiche, verstehst du? Gott will Wunder der Heilung tun und wir erleben ja ständig gewaltige Wunder der Heilung. Ja? Letztes Mal habe ich euch das Zeugnis von der Daniela weitergegeben. Ja? Wir erleben ja ständig gewaltige Wunder von Heilung und Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, werdet ihr nicht glauben. Amen. Aber gleichzeitig gilt auch, die primäre Art und Weise, wie Gott einen Sohn oder eine Tochter Gottes gesund erhält und heilen will, ist, indem wir selber im Glauben das Wort Gottes nehmen. Amen. Gaben Gottes sind eine Hilfe. Salbungen sind eine Hilfe, die Gabe der Wunderwirkung ist eine Hilfe, die Gabe des Glaubens ist eine Hilfe. Aber weißt du, du hast den Heiligen Geist des Glaubens in dir und du hast das Wort Gottes, auf das du dich stellen kannst. Und das ist die primäre Art und Weise, wie Gott dich gesund erhalten will oder heilen will. Amen. Ist zwar vielleicht nicht spektakulär, ja, zu Hause rumlaufen, das Wort Gottes proklamieren, beten in Sprachen und so weiter, ist nicht unbedingt sehr spektakulär. Ja, das ist, ja, verstehst du? Das ist eben, aber das ist wirksam, dauerhaft, nachhaltig, sage ich mal. Verstehst du? Amen. Wie von euch wollen nachhaltig gesund sein? Halleluja. Göttliche Gesundheit, verstehst du? Nicht nur Heilung, sondern göttliche Gesundheit. Und manchmal brauchst du was für deinen äußeren Menschen, manchmal brauchst du was für deine Sinne und das weiß Gott auch und dann gibt es eine Gänsehaut oder dann gibt es eine Gabe des Geistes oder eine Salbung oder was auch immer und das ist super, verstehst du, und dann freu dich und das wollen wir immer mehr und immer mehr, aber bleib dir immer dessen bewusst, dein Fundament sind nicht Gaben, weißt du, deine Gesundheit hängt nicht ab von den Heilungsdienern, die dir hier vorne jeden Sonntag dienen können, wenn du sie in Anspruch nehmen willst, ja, jeden Sonntag, ja, verstehst du? Würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, jeden Sonntag. Weil wie gesagt, sonst wird es diese Abhängigkeit. Amen. Es ist wie beim Propheten, genau das Gleiche. Wenn du dich von einem Heilungsdiener abhängig machst für deine Gesundheit, dann bist du genauso labil, wie wenn du dich von dem Propheten abhängig machst für deine Führung. Das ist genau das gleiche Prinzip. Verstehst du? Und ein echter geistlicher Leiter, verstehst du? Ein geistlicher Leiter wird dich niemals abhängig machen von seinen prophetischen Eindrücken, von seinen Gaben oder von irgendetwas, sondern er wird dich immer dahin führen, genau das, was wir jetzt gerade machen, immer dahin führen, dass du lernst, dem inneren Zeugnis in dir zu hören, zu vertrauen. Er wird dir nicht irgendwelche Dinge sagen, er wird sie ja gar nicht missbrauchen lassen, verstehst du? Wenn du sagst, oh Pastor, hör mal kurz rein, soll ich den BMW kaufen oder den Mercedes? Hast du da einen Eindruck? Als Beispiel, verstehst du? Weißt du, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist gar nicht meine Aufgabe als geistlicher Leiter. Sondern meine Aufgabe ist dir zu sagen, hey, was sagt denn dein inneres Zeugnis, wie sieht's denn aus? Das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe eines Propheten, verstehst du? Ein Prophet ist nicht ein Orakel, dem er um ein Wort anbettelt, weil man selber zu faul ist, eine Entscheidung zu treffen. Amen. Das ist nicht das Orakel von Delphi. Ja, das ist heidnisch, verstehst du? Das ist heidnisch. Prophet ist kein Orakel. Amen. Und Gott erzieht uns zu mündigen Söhnen. Amen. Nicht zu schwachen Söhnen, die immer abhängig davon sind, von irgendjemand was zu hören. Oh ja, sag du mir ein Wort. Weißt du, und dann, das Praktischste ist dann, du hast dann am besten drei Leute, die dir drei verschiedene Sachen sagen und dann kannst du es am Ende aussuchen, was du machst. Sehr praktisch. Halleluja. Also, schauen wir es uns nochmal an, diesen inneren Menschen. Sprüche 20, Vers 27. Das kannst du notieren. Da heißt es, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn und durchforscht alle Kammern des Leibes. Das heißt, dein Geist ist diese Leuchte, die Gott entzündet mit seiner Führung, mit seiner Leitung, mit seiner Klarheit, mit seiner Offenbarung. Dein Geist ist diese Leuchte. Sag mal, mein Geist. Entscheidend an dieser Stelle ist festzustellen, dass er sagt, mein Geist und nicht deine Seele. Amen. Deine Seele ist nicht die Leuchte. Dein Körper ist auch nicht die Leuchte, sondern dein Geist ist die Leuchte. Wo ist dein Geist? Er ist in dir. Amen. Er ist tatsächlich dein wahres Ich. Amen. Er ist dein wahres Ich. Und er kommuniziert mit dem Heiligen Geist, beziehungsweise umgekehrt, der Heilige Geist kommuniziert mit deinem Geist, um dort die Führung Gottes hineinzulegen. Amen. Er kommuniziert nicht mit deiner Seele, der Heilige Geist. Das kann er gar nicht, weil die Seele ist nicht auf seiner Ebene. Er kann auch nicht mit deinem Körper kommunizieren. Deswegen sage ich, ist die Verführung sehr viel leichter, wenn du nach diesen äußeren Manifestationen gehst. Weißt du, wenn du ein entsprechendes Musikstück von Beethoven hörst oder so, dann kannst du auch eine Gänsehaut kriegen. Ob das der Heilige Geist ist, ist ja die große Frage, verstehst du? Amen. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Beethoven, ich mag das auch gerne, aber es ist nicht unbedingt der Heilige Geist. Ich meine, Beethoven war wahrscheinlich nicht wiedergeboren und insofern ist wahrscheinlich der Heilige Geist, verstehst du? Dein Gefühl ist die Stimme des Körpers oder der Seele. Das muss immer sein. Dein Gefühl, verstehst du? Wenn du sagst, ich fühle so, muss man genau unterscheiden. Wo fühlst du denn so? Normalerweise ist dein Gefühl die Stimme deines Körpers oder deiner Seele. Du kannst etwas körperlich fühlen oder du kannst etwas seelisch fühlen. Ja? Dein Verstand ist definitiv die Stimme deiner Seele. Amen. Dein Körper hat keinen Verstand, okay? Amen. Also ist dein Verstand die Stimme deiner Seele. Das Gefühl ist die Stimme deiner Seele oder deines Körpers. Amen. Das innere Zeugnis ist die Stimme deines Geistes. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Amen. Das innere Zeugnis, oder man könnte auch sagen, besseren Begriff gibt es eigentlich nicht. Das innere Zeugnis, die innere Sicherheit, die innere Gewissheit, das ist die Stimme deines Geistes. Und die gilt es zu erkennen. Und die gilt es zu unterscheiden. Deswegen sagt Paulus in Hebräer 4,12, dass das Wort Gottes scharf ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, lebendig und wirksam und durchscheidet zwischen Seele und Geist. Weil es gibt noch zu viele Christen, die sagen, ich habe so dieses Empfinden, das ist der richtige Weg. Aber wenn du genau schaust, ist es ihr Gefühl oder vielleicht sogar ihr Körper. Gerade zum Beispiel bei den Führungen, was Ehepartner oder so Partnerschaft angeht, da muss immer aufpassen, dass auch nicht der Körper noch mit. Es gibt ja auch noch Hormone und so. Ja, die haben auch eine Stimme. Ja, Amen. Also ist es wichtig, dass Seele und Geist geschieden sind. Das Natürliche vom Übernatürlichen. Dein Geist ist übernatürlich. Dein Geist ist von Neuem geboren. Dein Geist ist diese Leuchte des Herrn. In deinem Geist wohnt der Heilige Geist. Dein Geist hat 100% die Fähigkeit, Gott wahrzunehmen. Ja, dein Geist, sagt sogar Johannes, ist so, wie er ist in dieser Welt. Das heißt, deinem Geist, und das ist auch wichtig, das möchte ich dir heute Abend auch vermitteln, deinem Geist kannst du 100% vertrauen, deinem neuen, von Neuem geborenen Geist. Die Welt nennt den Geist manchmal das Unterbewusstsein oder die Intuition und so weiter. Und das trifft es schon ziemlich gut. Nur der Punkt ist, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, dann kann ihn auch die Intuition irreleiten. Amen. Dann kann ihn auch das Unterbewusstsein irreleiten. Wenn aber jemand von Neuem geboren ist, dann ist es nicht mehr möglich. Dann ist es nicht mehr möglich. Deswegen heißt zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 9 heißt es, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Denn er kann das auch nicht. Er spricht hier vom Geist, das kannst du erkennen. In deiner Seele, in deinem Fleisch kannst du immer noch sündigen, du kannst. Aber du musst nicht mehr, weil du jetzt Geist bist und dein Geist von Neuem geboren ist. Und dein Geist kann tatsächlich nicht mehr sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wenn dein Geist nicht mehr sündigen kann und die Oberhand gewinnt über deine Seele und deinen Körper, dann kann auch deine Seele und dein Körper nicht mehr sündigen. Und das ist der Entwicklungsprozess. Das ist das, was man Heiligung nennt. Amen. Das heißt, es ist sehr wohl so, dass ein Christ, je länger er lebt, umso weniger wird er sündigen. Hoffentlich. Wenn er seinen Geist hervorbringt. Amen. Ja? Verstehst du? Manche sagen, ja, die Anfechtungen werden immer stärker und so weiter. Nee. Wenn deine Seele immer mehr erneuert wird, dann werden bestimmte Anfechtungen, die heute noch eine Anfechtung für dich sind, in einem Jahr null Anfechtung mehr für dich sein. Wie viele von euch haben das schon erlebt? seitdem du hier bist. Oder schon davor, es ist egal. Aber wenn du eine Zeit lang hier bist, wirst du merken, dass bestimmte Dinge, die vorher für dich noch vielleicht eine Anfechtung waren, plötzlich gar keine Anfechtung mehr sind. Warum? Weil du erneuert wirst. Weil der Geist hervorgebracht wird. Weil es nicht darum geht, Seele groß zu machen, Gefühl groß zu machen, sondern es geht darum, den Geist hervorzubringen. Es geht darum, dass du geistbewusst bist. Amen. 2. Korinther 4,16 ist auch eine interessante Stelle. Da heißt es, sagt Paulus, der äußere Mensch wird aufgerieben, der innere Mensch dagegen täglich erneuert. Wovon spricht er? Er spricht von deinem Geist. Dein innerer Mensch ist täglich neu und täglich frisch. Das heißt, in deinem Geist gibt es tatsächlich keine Überlagerung. Weil manche sagen, ja, ich habe so viel erlebt und so viele schlechte Sachen. Ja, in deiner Seele. Amen. In dem Moment aber, wo du rausgehst aus dem Bereich deiner Seele, in deinen von neuem geborenen Geist und dir dieses Geistes bewusst bist, bist du 100% frisch. Du bist mit Jesus unterwegs, wie wenn du am ersten Tag frisch verliebt wärst. Und bist. Amen. Sollst du sein, ja. Offenbarung heißt, die zurück zur ersten Liebe. Amen. Wo ist die erste Liebe? In deinem Geist. Amen. Die anderen Sachen sind seelische Dinge, die es einfach überlagern. Aber weißt du, manchmal musst du ja nicht unbedingt jetzt den Stress machen, jede Überlagerung einzeln zu durchschauen und abzutragen und was weiß ich was. Sondern manchmal ist es einfach so, du musst einfach mal ignorieren und mal rausgehen und einfach mal sagen, hey, das ist jetzt mal gar nicht so wichtig, was meine Seele sagt. Sondern jetzt gehe ich einfach mal auf die Ebene des Geistes und schau mal, wie es da aussieht. Studier deinen Geist. Weißt du, wir haben ja die letzten Wochen, haben wir ja immer wieder davon gesprochen, wie wir unseren Geist hervorbringen können. Amen. Ich habe euch ja einige Schlüssel schon gegeben, zum Beispiel, indem wir das Wort Gottes lesen, studieren und meditieren. Diese drei Stufen. Ja, erinnerst du dich dran? Es gibt drei Arten, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Lesen, studieren, meditieren. Ja, gehe ich jetzt heute nicht näher drauf ein. Aber das Wort Gottes bewirkt eine Stärkung deines Geistes. Der Geist gewinnt die Oberhand, wenn er mit dem Wort Gottes gefüllt wird. Halleluja. Das Zweite, was ich euch gelehrt habe die letzten Wochen, war dieses Herunterfahren, dieses bewusste Herunterfahren des Verstandes und der seelischen Gefühle, wo du bewusst so weit zur Ruhe kommst, so weit runterfährst, dass du tatsächlich, dass nichts mehr anderes da ist, außer Jesus für dich. Dass einfach du auf nichts anderes, von nichts anderem mehr abgelenkt bist. Dass diese Gefühle sich nicht mehr jagen, dass diese Gedanken dich nicht mehr belasten, sondern du fährst deine Seele runter, damit dein Geist die Oberhand gewinnen kann. Weil daran siehst du auch, dass es tatsächlich, dass der Geist dein wahres Ich ist und dass er viel stärker ist. Weil in dem Moment, wo du die Seele runterfährst, kommt automatisch dein Geist hoch. Das ist der Hammer, verstehst du? Du brauchst also keinen besonderen Trick irgendwie, um deinen Geist zu kitzeln. Also außer das Wort Gottes ist natürlich immer ein guter Kitzler. Aber ansonsten brauchst du keinen besonderen Trick, sondern eigentlich musst du dann nur noch deine Seele runterfahren, damit dein Geist die Oberhand hat. Amen. Und plötzlich bist du geführt vom Heiligen Geist. Viele Führungen des Heiligen Geistes, das ist ja völlig unspektakulär, ohne dass du überhaupt darüber nachdenkst, dass du geführt bist, bist du geführt. Einfach weil du aus dem Geist heraus lebst. Der größte Teil der Führung des Heiligen Geistes ist eigentlich Leben aus dem Geist heraus, könntest du sagen. Leben aus dem Inneren anstatt aus dem Äußeren. 1. Petrus 3, Vers 4 heißt es, sagt Petrus, setze auf den Inneren, den verborgenen inneren Menschen des Herzens, nicht auf den äußeren Menschen. Ja? Sag mal, der verborgene innere Mensch des Herzens. Der ist es, dem du vertraust. Amen. Du vertraust diesem verborgenen inneren Menschen des Herzens. Warum kannst du ihm vertrauen? Schau, ich gebe dir noch einen Grund, warum du diesem inneren Menschen vertrauen kannst. Jeremia 31, Vers 33. Das ist eine Prophetie auf das, was im neuen Bund mit dir passiert ist. Heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres geben und werde es auf ihr Herz schreiben. Es wird zitiert in Hebräer 8, Vers 10 und Hebräer 10, Vers 16. Wird ausdrücklich auf den neuen Bund bezogen. Das heißt, im neuen Bund ist genau das passiert. Das Gesetz Gottes ist in dein Inneres hineingeschrieben. Es ist auf dein Herz geschrieben. Und somit kannst du der inneren Stimme deines Geistes tatsächlich vertrauen. Wie von euch würden sagen, nur mal so kleine Umfrage. Wie viele von euch würden sagen, wenn du immer tatsächlich auf die innere Stimme deines Geistes gehört hättest in deinem Leben, hättest du dir viel erspart. Amen. Wie viele würden sagen, wenn ich immer auf die innere Stimme meines Herzens geachtet hätte und nicht auf das, was zum Beispiel irgendein Prophet oder ein anderer Bruder mir prophetisch gesagt hat, dann hätte ich mir viel ersparen können. Auch einige, okay. Wie viele würden sagen, wenn ich in meinem Leben mehr auf die innere Stimme geachtet hätte, als auf irgendwelche äußeren Zeichen oder von Umständen mich leiten zu lassen oder von menschlichen Meinungen, dann hätte ich mir auch viel ersparen können. Okay, das ist dann die Mehrheit. Preis den Herrn. Okay, es ist interessant. Es war jetzt mal interessant zu sehen, durch was wie der Teufel hauptsächlich die Führung des Geistes offensichtlich vernebelt. Offensichtlich sehr stark durch andere Menschen, durch das, was andere Menschen sagen, durch äußere Umstände und so weiter. Ja. Wahrscheinlich jetzt nicht so stark durch falsch ausgelegte Fliese, äußere Zeichen, falsche Engel, die erschienen sind. Nee, wahrscheinlich nicht so stark. Ja. Preist den Herrn. Ja? Also da weißt du, worauf du achten musst. Amen. Ja, dann weißt du, worauf du achten musst. Das heißt übrigens auf der anderen Seite, weil das ist sogar ein Schlüssel, auch deinen geistlichen Menschen zu entwickeln, das heißt auf der anderen Seite nicht, dass du als ein Sohn des neuen Bundes geistlichem Rat nicht mehr zugänglich bist. Das ist die andere Seite. Das heißt es nicht, verstehst du? Nach dem Motto, ich bin von meinem inneren Zeugnis geführt, mir kann keiner was sagen. Verstehst du? Es gibt geistlichen Rat, der sehr, sehr wichtig ist. Es gibt geistliche Bestätigung, geistliche Korrektur von geistlichen Leitern und so weiter. Wobei auch da sehr wichtig ist zu sehen, auf welche Bereiche bezieht sich das. Verstehst du? Ein geistlicher Leiter ist primär dafür da, dich in den geistlichen Dingen hervorzubringen. Das heißt, er wird dir wahrscheinlich, wenn es ein guter geistlicher Leiter ist, nicht sagen, welchen Eindruck er hat, welches Auto du kaufen sollst. Oder zu welchem Job du ja sagen sollst. Verstehst du? Wenn er ein geistlicher Leiter ist, dann wird er alles tun, dass du selber erkennst in deinem Innersten, was das Richtige ist. Er wird dir auch nicht sagen, ob du eine Operation machen sollst oder nicht machen sollst. Oder ob du eine Therapie abbrechen sollst oder nicht abbrechen sollst. Oder ein Medikament nehmen sollst oder nicht nehmen sollst. Verstehst du? Das ist gar nicht unsere Aufgabe als geistliche Leiter. Unsere Aufgabe als geistliche Leiter ist, dich zum inneren Zeugnis hinzuführen. Gleichzeitig gibt es natürlich andere Dinge, was deine Berufung angeht, auch insgesamt dein Leben angeht, wo es sein kann, dass ein geistlicher Leiter dir einen Rat geben kann und dich inspirieren kann. Und auch das ist eine Hilfe, tatsächlich das innere Zeugnis und den Geist besser wahrzunehmen. So wie das Wort Gottes, so wie das Herunterfahren der eigenen Seele, so übrigens auch wie in Sprachenreden. In Sprachenreden stärkt immer den Geist. Amen. Viel in Sprachenreden stärkt den Geist, weil Paulus sagt 1. Korinther 14,14, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das heißt, es ist schon mal eine gute Sache. Dein Verstand ist fruchtleer, das heißt, er hat nichts zu melden in dem Moment, aber dein Geist betet. Das ist immer ein gutes Gebet. Amen. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, in Sprachen beten ist immer ein gutes Gebet. Halleluja. Preist den Herrn. Und genauso ist ein Schlüssel wirklich für die Führung des Heiligen Geistes, ein Schlüssel sozusagen, Leitplanken werden in dein Leben eingezogen durch geistliche Leiterschaft, durch geistliche Ratschläge von Leuten, die tatsächlich auch geistlich entsprechend reif sind. Nicht einfach von jedem Neubekehrten oder was auch immer, musst du dich immer beraten lassen, verstehst du? Oder nur weil es dein Freund ist, heißt es auch nicht, dass er das am besten weiß. Amen. Manchmal sind es nicht unbedingt deine Freunde, die am besten wissen, was geistlich Sache ist. Manchmal sind es gerade die, die am wenigsten seelisch mit dir involviert sind, die am besten geistlich hören. Wenn du sehr stark seelisch involviert bist, ist es oft schwierig, die Stimme Gottes für jemand anders zu hören. Es ist schwierig unter Umständen für deine Kinder oder für deinen Ehepartner oder sowas. Es ist schwieriger. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber manchmal spielen Dinge eine Rolle. Es können Ängste eine Rolle spielen, es können Sorgen eine Rolle spielen, es können egoistische Motive unbewusst, einfach seelisch, was weiß ich, Versorgung oder sonst irgendwas, kann alles eine Rolle spielen. Insofern ist es immer hilfreich, jemanden zu haben, der sozusagen, was die seelische Ebene angeht, neutral ist. Und jeder geistliche Leiter sollte immer, was die seelische Ebene angeht, immer neutral sein. Sonst kannst du als geistlicher Leiter keine Eheseelsorge machen. Kannst von vornherein vergessen, wenn du da seelisch involvierst, dich mit einer Seite und dann plötzlich sauer bist auf den anderen oder so. Kannst vergessen. Ja. Du, ja. Was, der hat dich geschlagen, ist ja der Hammer. Jetzt aber. Verstehst du? Kannst vergessen. Okay, da kannst vielleicht noch bei der Scheidung mithelfen, aber sicher nicht beim Wiederzusammenbringen. Dazu musst du von der seelischen Ebene frei sein. Sonst funktioniert es nicht. Preist den Herrn. Also es geht mit anderen Worten darum, geistbewusst zu werden. Sag mal, ich werde immer mehr geistbewusst. Und immer weniger seelenbewusst. Ja? und körperbewusst. Die Welt macht den Körper groß. Viele Christen machen leider immer noch die Seele groß. Bis hin in die Lieder, die gesungen werden. Bis hin zu den Lobpreisliedern. Es gibt seelische und es gibt geistliche Lobpreislieder. Hast du schon mal gemerkt? Hast du schon mal gemerkt, du kannst manche Lieder seelisch singen oder geistlich singen? Dasselbe Lied. Das geht auch. Du kannst so richtig reinschmalzen, so. Und dann kommen auch Tränen, verstehst du? Aber das sind dann keine geistlichen Tränen oder geistlich motivierten Tränen, sondern sind dann irgendwie das aus so einem seelischen. Oh. Weißt du, und den gleichen kannst du dann finden, jenseits von Eden singt oder so, weint er auch, verstehst du? Das ist ein alter Schlager. Ja? Amen. Amen. Weil das spricht halt einfach die Seele an. Ja? Deswegen, aber da wird Irina noch drüber lernen, auch über geistlichen Lobpreis und geistliche Anbetung. Es ist immer wichtig, auf welcher Ebene du dich bewegst. Amen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, es ist immer wichtig, auf welcher Ebene du dich bewegst. Ein weiterer Hinweis gebe ich dir noch, um sicher zu sein, dass du vom Geist geleitet bist oder ein Schlüssel, einfach deinen Geist hervorzubringen, darüber wird in der zweiten Stunde Irme heute nochmal lehren, ist tatsächlich dieser Wandel in der Liebe. Wenn du in der Liebe wandelst, kannst du ziemlich sicher sein, dass du vom Geist geleitet bist. Wenn du außerhalb der Liebe wandelst, kannst du ziemlich sicher sein, dass du nicht vom Geist geleitet bist. Sehr einfach. Ja? Jakobus 2,8 ist eine Stelle dazu. Also wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Das heißt, in der Liebe kannst du nicht fehlgehen, sozusagen. Ja? Oder Römer 13, Vers 10 heißt es, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Ja. Epheser 5, 2, noch eine letzte Stelle dazu. Ich möchte jetzt Irmi nichts wegnehmen, aber ich lese nur kurz vor, weil das gehört einfach da rein. Es passt da rein. Heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das heißt, wenn du dich an der Liebe orientierst, dann hast du eine wesentliche Leitplanke, deinen Geist hervorkommen zu sehen. Amen. Und wenn du dir dann noch bewusst machst, dass tatsächlich die Liebe Gottes ja schon ausgegossen ist in dein Herz, dann lernst du tatsächlich auch diesem inneren Menschen mehr und mehr zu vertrauen. Du lernst zu vertrauen, dass dein innerer Mensch tatsächlich ein Liebender ist. Du bist von Natur aus, wenn du von Neuem geboren bist, bist du nichts anderes als ein Liebender. Du bist nichts anderes als vom Geist Gottes geleitet. Du bist nichts anderes als göttlich unterwegs in deinem neuen Menschen. Amen. Bevor du von neuem geboren warst, kannst du dich auf nichts verlassen bei dir. Aber wenn du von neuem geboren bist, dann kannst du dich definitiv auf deinen inneren Menschen, auf deinen Geist verlassen. Halleluja. 1. Korinther 6, 11 heißt es, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt. Er spricht vom Geist. Aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das heißt, dein Geist ist sozusagen veredelt durch den Geist Gottes in dir. Amen. Und deswegen kannst du deinem inneren Menschen als entscheidender Instanz für jede Führung vertrauen. Und zum Schluss nochmal was, auch zu diesem inneren Zeugnis, nochmal zu dem Wesen des inneren Zeugnisses. Es ist auch wichtig zu verstehen, das innere Zeugnis ist nicht unbedingt eine Stimme. Es kann eine Stimme sein. Ich habe nicht gesagt, eine innere Stimme. Ich habe bewusst gesagt, das innere Zeugnis. Das innere Zeugnis kann durch eine innere Stimme kommen. Du kannst innerlich etwas hören. Ja? Gott kann zu dir, der Heilige Geist kann zu deinem Geist mit einem konkreten Satz oder zwei konkreten Sätzen oder drei konkreten Sätzen oder einem einzelnen Wort oder was auch immer sprechen. Aber das innere Zeugnis ist viel umfassender als nur eine innere Stimme. Innere Stimme ist nur eine Möglichkeit, wie dieses innere Zeugnis zu dir kommt. Auch da ist wichtig, nicht auf das Spektakuläre primär zu gehen, sondern auf das Übernatürliche. Das heißt, mit anderen Worten, zu vertrauen, dass tatsächlich dein Geist übernatürlich ist, dass der Heilige Geist in ihm lebt und dass du somit übernatürlich geführt bist, dass dein inneres Zeugnis übernatürlich ist. Du nimmst es wahr durch eine innere Stimme, du nimmst es wahr durch einen Frieden, du nimmst es wahr einfach durch so ein ja. Da geht's lang, genau, ja, das passt, alles irgendwie rund. Du nimmst es wahr durch dieses, ich sag mal so, durch dieses innere grüne Licht. Das ist eigentlich der beste Begriff. Du hast ein inneres grünes Licht oder du hast ein inneres rotes Licht. Amen. Und du weißt ja, wenn man rote Lichter überfährt, dann gibt es Punkte. Keine guten Punkte. Also machst du es nicht. Amen. Wenn du ein inneres rotes Licht hast, dann machst du es nicht. Aber das ist die entscheidende Frage. Ist da ein grünes Licht, ist da ein rotes Licht? Und das ist ein inneres Zeugnis. Und wie das nachher kommt, weißt du, Gott kann Prophetien benutzen, Gott kann äußere Zeichen benutzen, Gott kann eine innere Stimme benutzen, Gott kann geistliche Ratschläge von geistlichen Leitern benutzen, Gott kann all diese Dinge benutzen. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, gibt es in dir diesen Check ja oder diesen Check nein? Und schon ist alles klar. Amen. Halleluja. Stehen wir mal auf, beten wir zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Sprich einfach mal mir nach. Sag, danke, Vater, für das innere Zeugnis. Danke, dass mein Geist die Leuchte deines Geistes ist. Danke, dass dein Heiliger Geist zu meinem Geist spricht. Und ich kann mich darauf verlassen, dass es richtig ist. Und dass ich geführt bin von dir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, mich zu trainieren, dass ich mir immer mehr bewusst werde, meines inneren Menschen, meines neugeborenen Menschen, meines geistlichen Menschen. Führe und leite mich, diesem inneren Zeugnis immer mehr zu vertrauen. Und nichts anderem. Hilf mir, meinem Geist in allem die Oberhand zu geben. Halleluja. Hilf mir, in der Liebe zu wandeln. Und damit im Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du mir gegeben bist als Helfer und Beistand. Danke, dass du in mir lebst. In meinem Geist. Ich vertraue dir und damit dem inneren Zeugnis meines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Und das glaubst du und darauf stellst du dich. Halleluja. Und vielleicht noch mal was zum Schluss. Manchmal, wenn du eine weitreichendere Entscheidung hast, manchmal auch bei kleinen Entscheidungen kann es sein, dass es ein bisschen eine Zeit dauert, bis du wirklich ein inneres Zeugnis hast. Was machst du dann, wenn du kein klares, weder ein rotes noch ein grünes inneres Zeugnis hast? Dann sage ich immer, dann mach gar nichts. Solange du kein Zeugnis in die eine oder andere Richtung hast, mach gar nichts. Wenn es irgendeine Deadline für irgendwas gibt, dann vertrau darauf, dass Gott die Deadline auch kennt und der Heilige Geist. Und glaube, dass dein inneres Zeugnis, wenn tatsächlich die Entscheidung getroffen werden muss, weil der Tag X da ist, dass es dann auch weiß. Ja, Jesus hat gesagt, in dieser Stunde werdet nicht ihr die Redenden sein, sondern der Heilige Geist wird durch euch reden, dann wenn es drauf ankommt. Das kannst du auch darauf übertragen. Das heißt, du wirst immer zum richtigen Zeitpunkt wissen, was zu tun ist. Wenn jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist, es zu wissen, musst du dir auch keine Sorgen machen, wenn du es noch nicht weißt. Verstehst du? Du musst nicht jedes Problem immer sofort lösen, sondern manche Probleme sind einfach dafür da, um sie aufs Regal zu legen und zu warten, bis der Zeitpunkt ist. Und manchmal kriegst du ein inneres Zeugnis zu Zeiten, wo du gar nicht mit rechnest. Meistens dann, wenn du am entspanntesten bist. Vielleicht, wenn du unter der Dusche stehst. Plötzlich ist was in dir, was sagt, oh ja, stimmt, das ist es. Ja. Oder sonst irgendwie. Oder auf dem Sofa liegst und Soaking-Musik hörst oder wie auch immer. Und solange du das so schwer hirnst und sagst, oh, Heiliger Geist, ich brauche ein inneres Zeugnis, Shakarabababa. Solange ist allein dieser Stress ist schon seelisch und überlagert das innere Zeugnis. Das heißt, ein Schlüssel ist tatsächlich diese Entspannung, ist dieses Fallenlassen, wie ich gesagt habe, wo du deine Seele runterfährst, wo du zur Ruhe kommst und wo du einfach in aller Ruhe auf Gott hörst. Und was du dann hörst, das nimmst du. Und was du nicht hörst, dann ist noch nicht die Zeit. Amen. Und da hast du das grüne Licht, da hast du das rote Licht, da hast du die Führung Gottes. Amen. So gehen wir. Halleluja. Und auch ihr am Internet oder im Online, so gehen wir in Jesu Namen. Das ist Herrlichkeitsleben. Das ist Leben der Herrlichkeitssöhne. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.